Andacht vom 1.3.2021, Reinhard Hirtler. Ich komme vom ersten IPS dieses Jahres. Es war außerordentlich. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir für diesen speziellen Moment. Wir danken dir, dass du im Fluss bist und da bist. Wir wollen, dass deine Kraft freigesetzt wird. Wir wollen, dass deine Güte und Freundlichkeit für diese Menschen freigesetzt werden. Danke für viele Wunder. Danke, dass du dafür da bist. Leute, als ich gestern ins Bett ging, habe ich über diese Andacht nachgedacht. Um Mitternacht hatte ich eine Art Begegnung mit Gott. Es ist so unglaublich, wie wichtig die Bibel es nimmt, dass an unserem Herz gearbeitet wird. Hier ist einer der größten Fehler, den wir machen. Wenn die Bibel als religiöses Buch betrachtet wird, das wir als Christen lesen müssen. Das macht keinen Sinn. So viele Christen sind heutzutage verwirrt wegen der Bibel. Das ist der Knackpunkt. Sie sagen, die Bibel sagt, aber sie verstehen das Wort Gottes nicht. Wir haben uns der Bibel wie jedem anderen religiösen Buch genähert. Vor 2000 Jahren ereignete sich etwas Unglaubliches. Jesus kam auf diese Erde. Als Jesus über diese Erde ging, schockierte er alle. Er schockierte das religiöse System. Er schockierte sogar seine eigenen Jünger. Er schockierte seine eigenen Eltern. Ihr wisst, er war ein 12-jähriges Kind und er hätte mit heimgehen sollen, aber er blieb zurück im Tempel. Hier ist eins der Probleme, das wir mit Jesus haben. Wir schauen auf Jesus, setzen ihn in unser religiöses Umfeld, schauen uns sein Handeln an und dann sagen wir, was Jesus sagte. So nehmen wir die Bibelworte und bauen Chaos. Das macht keinen Sinn. Wir müssen lernen, im Herzen zu verstehen, dass durch die Religion, die Satan benutzt, das Bild von Gott total verfälscht wurde. Jesus kam, um das zu berichtigen. Er kam, um wiederherzustellen, was die Religion zerstört hatte. Wenn wir Jesus so verstehen, werden wir verstehen, dass die Art, wie Jesus lebte, außergewöhnlich sein musste. Jesus lebte als ein Vorbild für uns. Es gibt zwei Dinge, die Jesus immer konfrontierte: Religion und Unglauben. Die Kirche heute ist voller Unglauben. So schaut die Kirche heute aus. Nur Religion, kein Glaube. Wenn Jesus diese beiden Dinge konfrontierte, was werden wir die nächsten Jahre erleben? Wir werden eine Konfrontation Jesu mit der Kirche sehen. Und Jesus wird dich führen. Schau auf Saulus, der zu Paulus wurde. Saul verfolgte die Christen. Als er das tat, verfolgte er Jesus. Was trieb Saulus an? Ein falsches Verständnis von Gott. Er dachte, er tue Gott einen Gefallen. Wenn Jesus Unglauben und Religion in der Institution Kirche konfrontiert, wenn wir dann nicht verstehen, was Jesus da tut, werden wir Jesus verfolgen, wenn wir dem widerstehen. Ich sah sehr deutlich in meinem Herzen eine innere Erschütterung in der Kirche. Und draußen wurde die wahre Kirche geboren. Nun kommt die Frage an euch. Wollt ihr ein Teil der Kirche sein oder ein Nachfolger Jesu? Das wird schockierend. Als Jesus auf der Erde war, sagte er, reißt diesen Tempel nieder, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Die Leute waren empört über Jesus. Warum? 3 Dinge waren für die Juden wichtig, 3 Dinge, die jede Religion hat. Ein Tempel, ein Ort, wo sie beten, ein Opfer im Tempel und ein Priester. Nicht nur das Judentum hat das, sondern jede Religion. Die Buddhisten haben ihre Priester, die Katholiken, die Assemblies of God, die Baptisten, sie nennen ihn Pastor und so weiter. Jesus schaffte drei Dinge ab: den Tempel, das Opfer und die Priesterschaft. Wir haben einen Tempel, ein Gemeindehaus, in dem wir anbeten. Der Pastor vor der Gemeinde agiert wie ein Priester und verlangt ein Opfer von uns. Mehr beten, 10% geben. Jesus hat all diese drei Dinge vollkommen erfüllt und weggenommen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesus selbst baut seinen Tempel aus lebendigen Steinen. Diese lebendigen Steine werden der Wohnort, der Aufenthaltsort des Heiligen Geistes sein. Was wird geschehen? Ich gehe in ein Restaurant, ich treffe mich dort mit Menschen, mit denen ich in Christus verbunden bin. Wir essen etwas, wir trinken etwas. Was geschieht? Die Kirche trifft sich und der Heilige Geist hat genau dort einen Aufenthaltsort, mitten im Restaurant. Ich habe es so klar gesehen, dass die Kirche als Gebäude und Institution keine Zukunft hat, während der Leib Christi durch lebendige Steine, Menschen aufgebaut wird. Und das geschieht rund um die Welt. Ich erhalte jeden Tag viele Nachrichten diesbezüglich. Es geschieht in Afrika, in Teilen Asiens, sogar von Australien bekomme ich Nachrichten. Die Institution Kirche wird erschüttert. Aber die wahre, lebendige Kirche, gebaut aus lebendigen Steinen in Christus, wird überall aufgebaut. Ich traf einen Mann, der erzählte, dass in Deutschland im Jahr 2020 200 lebendige Hauskirchen entstanden sind. Es ist erstaunlich. Wir müssen unsere Augen öffnen. Es geschehen Dinge überall rund um uns herum. Ich war lang wach gestern. Ich habe mit Daniel gesprochen. Wir kamen zurück vom ersten IPS und hatten 50 Studenten. Am Ende von 2 Tagen sagten die Leute: Reinhard, diese IPS hat sich rentiert. Mein Leben ist verändert. Es war schön zu sehen, wie Jesus es tat. Die Leute mussten es nur zulassen. Lasst ihn einfach handeln. Lasst ihn euch verbinden mit anderen Teilen des Leibes, damit er ein Aufenthaltsort sein kann, überall, wo du bist und ihr seid. Lasst es geschehen. Lasst ihn euch vernetzen. Lasst ihn handeln und staunt, wo er euch verbindet mit anderen lebendigen Steinen. Zu Hause, in Restaurants, in eurer Arbeit. Hört zu! Der Heilige Geist sagt mir, was? Viele schauen sich das genau jetzt an. Ihr habt ein tiefes Brennen in euch. Ihr wollt wirklich Teil davon sein. Ihr seid enttäuscht und verwirrt. Ihr wisst nicht, wie ihr zu IPS kommen könnt. Der Herr sagt, ihr braucht nirgendwo hinzukommen. Ich bin der eine, der die Menschen im Leib vereint. Ihr braucht nur ein offenes und sehnsüchtiges Herz. Und ich möchte, dass ihr das vor mir ausdrückt. Bitte, Jesus, vernetze mich mit den Teilen deines Leibes, mit denen du mich verbinden willst. Und in den nächsten paar Wochen werdet ihr erleben, wie ihr übernatürlich verbunden werdet mit anderen Menschen in meinem Leib. Und in diesen übernatürlichen Vernetzungen wird Jesus selbst den Leib bilden. Schaut nur auf Jesus, er wird den Tempel bauen.